Em Stephanus, em Morgens Tschurau. Stund Janne Knecht mit harten Händen. He dacht an Freud und an en Frau. Wollt griet sie Herz und Lebe schenk. Griet nimm mich an, sag einfach jo. Doch se lud an em Ruff und Ruff, dat hetz, dat vor em ganze lo. Als se laron, ne dort zu ruh. Ene Knech wie dich, dat passt mir nit. Ich will de Sied, ich will dat Geld. Sie auf im Ene Däffje tritt und Jan ritt fort, Ende wieder weg. Oh, wie schwer dat zu spät doch wie, wenn dat Schicksal de Weg dir zeigt. Zwie Hetze, die sich entziffongen, sind an Stolz und Röhr. Warte verlos, küt nie zurück, verpasst ist der tröste Glück. Der Zorn im Blut, da der Zwie steht. Soch Janne Russ in der düstere Schlacht. He bleef nicht klein und noch nicht kein. He hätte zum General gebracht. Zum einfachen Reiter, zum Jan von Wert. Im 30-Jürger Kreis hätte er gekämpft. Und im stolze hohe Pferd, während Griet der Armut hätte gekämpft. Noch viele Jahre mit Schlanze und Brasch. Legt hey durch die Todes und sing Helen Mark. Frau Dorte, am Stroße lang lach, Fallwurze, Äppel, Jansam und Grill. Alt und ihr Buch vom Leben kaputt, saße der Reiter mit Helm und Schwert. Dat Glück war fort, dat Glück war jott, als Jan hielt an sie Präschite. Er hielt die Züge, lud ob sie herauf. Griet, wäret hätje don, se sah der Mann, der se ins Verlaute hat. Jan, wäret hätje wohl. Oh, wie schwer dat se spät. Jan wäret hätt gewusst.